Kapitel 46. Das Paradox der Gnade. Wenn du wirklich an Gottes Wohlstand und an seine großzügige Versorgung glaubst, wirst du niemals danach Ausschau halten müssen, denn sie wird dir zuteil werden. Die himmlische Sichtweise ist so klar in der Bibel verankert. Auch die irdische Sichtweise ist klar darin gegründet, wie wir in nachfolgenden Kapiteln sehen werden. Ich liebe das Paradox, denn es steht einem Evangelium der Werke entgegen und demonstriert ein wahres Evangelium der Gnade. Im Segen und im Wohlstand zu leben hat nichts mit dir zu tun, sondern hat alles mit Gott zu tun. Unsere Aufgabe besteht nur darin, im Glauben auf die Botschaft der Gnade zu reagieren. Die Menschen, die wirklich an das Wohlstand-Evangelium glauben, so wie die Bibel darüber lehrt, werden nie auch nur eine Minute ihrer Zeit oder Energie darauf verschwenden, nach Reichtum zu trachten. Ihre Herzen sind fest in der Wahrheit gegründet, dass Gott derjenige ist, der sie immer versorgen wird und dem Reichtum gebietet, zu ihnen zu kommen. In 5. Mose 28, 8 heißt es: Der Herr wird dem Segen gebieten, dass er mit dir sei in deinen Scheunen und in allem, was du unternimmst, und er wird dich segnen in dem Land, das dir der Herr, dein Gott, gibt. Wenn du dieser Verheißung glaubst und daran, dass Jesus bereits dafür bezahlt hat, damit du sie empfangen kannst, dann wirst du dir nie über Geld Gedanken machen brauchen. Du wirst einfach zuerst nach dem Reich Gottes trachten, für die Ewigkeit leben, dich auf Jesus ausrichten und alles andere wird sich von alleine erledigen. Ich bin Menschen begegnet, die mir gesagt haben, sie glauben an Wohlstand und dass Gott sie segnet, aber ihr Leben spiegelt nicht wider, was sie zu glauben vorgeben. Was sie sagen und was sie leben, sind zwei Paar Schuhe. Einige von ihnen sind sogar recht wohlhabend. Aber sie verwenden viel von ihrer Zeit und Energie auf Reichtum und Geld, anstatt nach seinem Reich zu trachten. An göttlichen Wohlstand zu glauben, wird dein Herz freisetzen, für etwas zu leben, was größer ist als du, nämlich für das Reich Gottes. Konkrete Warnungen in der Bibel. Die Bibel ermahnt uns klar und deutlich bezüglich unserer Haltung gegenüber Geld. Über diese Warnungen wird selten gepredigt und es gibt auch nicht viele Bücher zu diesem Thema. Ich habe bewusst viel Zeit damit verbracht, anhand der Bibel herauszustellen, dass es Gottes Verlangen ist, seine Kinder zu segnen und sie mit Wohlstand auszustatten. Es ist mir wichtig, dass wir nicht einzelne Bibelstellen, die uns gefallen, aus der Bibel herausfischen und daraus eine Lehre formen. Wir müssen die Bibel als Ganzes betrachten und dann die Wahrheit aus dem Ganzen entwickeln. Die himmlische Sichtweise ist sehr klar, Gott sehnt sich danach, uns mit Wohlstand zu segnen. Die irdische Perspektive ist auch sehr klar, wir sollen nicht nach Reichtum trachten. Diejenigen, die die Warnungen der Bibel außer Acht lassen, setzen sich großer Gefahr aus. Schauen wir uns die Worte aus 1. Timotheus 6, 9-11 an. Denn die, welche reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstricke und viele törichte und schädliche Begierden, welche die Menschen in Untergang und Verderben stürzen. Denn die Geldgier ist eine Wurzel alles Bösen, etliche, die sich ihr hingegeben haben, sind vom Glauben abgeirrt und haben sich selbst viel Schmerzen verursacht. Du aber, o Mensch Gottes, flehe diese Dinge, jage aber nach Gerechtigkeit, Gottesfurcht, Glauben, Liebe, Geduld, Sanftmut. Schauen wir uns diese Verse im Detail an. Vers 9 beginnt mit einer starken Warnung. Denn die, welche reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstricke und viele törichte und schädliche Begierden, welche die Menschen in Untergang und Verderben stürzen. Wenn ich dich fragen würde, ob du gerne in Versuchung und Fallstricke und viele törichte und schädliche Begierden, welche die Menschen in Untergang und Verderben stürzen, fallen möchtest, würde jeder mit gesundem Menschenverstand sagen, natürlich nicht, aber die Bibel sagt, dass das passieren wird, wenn du nach Reichtum trägt hast. Wenn du nach Reichtum trägt hast, öffnest du die Tür für Probleme und Zerstörung. Ich predige in unterschiedlichen Gemeinden und Nationen in der ganzen Welt und fast jede Woche bitten mich viele Menschen um Geber. Wenn ich sie nach ihrem Gebetsanliegen frage, bitten mich einige darum zu beten, dass sie reich werden und Gott ihnen Wohlstand schenken möge. Aber die Bibel warnt uns vor dem Verlangen nach Reichtum. Das ruft eine interessante Frage auf: Wenn Gott möchte, dass wir reich und wohlhabend sind, warum sollten wir uns nicht nach genau dem ausstrecken, was er uns geben möchte? Ich habe es schon gesagt. Wenn du wirklich glaubst, dass es Gottes Wille ist, dir Wohlstand zu geben, dann brauchst du nicht danach trachten oder darum beten. Wohlstand gehört dir. Trachte nach dem Reich Gottes, lebe im Glauben, und er wird zu dir kommen.